1. Lass dich nicht von Bösen Menschen zu niederleiten und strebe nicht danach, dich ihnen anzuschließen. 2. Denn Herr sind auf Gewalttaten und ihr Lippen außen an Heil. 3. Ein Haus wird durch Weisheit errichtet und durch Einsicht gefestigt. 4. Durch Einsicht füllen sich die Kammern mit viel Fultigen kostbaren und wertvollen Besitztümern. 5. Ein weiser Mann ist mächtiger als ein starker und ein einsichtiger übertrifft einen kraftvollen. 6. Denn durch kluge Strategie wirst du krieg erfolgreich führen und der Erfolg ist gesichert, wo zahlreich Ratgeber zur Verfügung stehen. 7. Weisheit bleibt für den Toren unerreichbar, erorset sich nicht in öffentlichen Versammlungen. 8. Wer Böses beabsichtigt, wird als Antriger oder Übeltäter bekannt. 9. Ein Torichtes Vorhaben ist die Sünde und ein Spotter wird von den Menschen verabschiedet. 10. Wenn du dich am Tag der Not als Kraftlos erweist, dann ist dein Stork tatsächlich gering. 11. Befreie Jean, die Samtod geführt werden, und holte die Genigen zurück, die dem Untergang in Gegengehen. 12. Wenn du behauptest, wer wussten nichts davon, so bedenk, dass der, welche die Hazen Pracht, es wahrnimmt, und der, de Dane Seal bewacht, es genau weiß und jedem Menschen Gemma seinen Handlungen Virgilton Word. 13. ISS Honig, mein Sohn, den ist wohlschmeckend, und Honigsheim ist ein Sassigkeit für deinen Gorman. 14. Betracht die Weisheit in ahnlicher Weise für dein Seel, wenn du sie erworbenest, ist dir ein Zukunft gewiss, und dein Hoffnung wird sich erfüllen. 15. Du Gott Loser, belauer nicht die Wohnstatt des Gerechten und store sein Ruhestatt nicht. 16. Denn der Gerecht mag siebenmal fallen, doch wird stets wieder aufs ten, waren die Gottlosen im Unglück versinken. 17. Wenn dein Feind zu voll kommt, freu dich nicht, und wenn stirst, soll dein Herz keinen Jubel empfinden. 18. Damit der Herr es nicht wahrnimmt, missfallen empfindet und seinen Zorn von ihm abwendet, im instatt dessen auf dich zu richten. 19. Lass dich nicht von Jubeltaten aufregen und erreifere dich nicht über die Gottlosen. 20. Denn dem Bösen ist kein Zukunft beschieden, die Lüge der Gottlosen wird erloschen. 21. Fürchte den Herrn, mein Sohn, und ere den König, verben dich nicht mit aufruhren. 22. Den Verderben bricht plötzlich herein, und der Untergang beider erreilt sie unerwartet. 23. Auch die folgenden Sprüche stammen von Weisen. Parteilichkeit im Gericht ist ein schwerwiegend Verfehlung. 24. Wer einem Schuldigen recht zuspricht, wird von Volken verflucht und von Nationen verwünscht. 25. Denjenigen jedoch, die gerecht bestrafen, wird es gut ergehen, und sie werden siegen und wohlstand erfahren. 26. Wer ein passend Antwort gibt, erntet zu Stimmung und Wertschätzung. 27. Erledig zu es den aufgeben im Freien und bereite als auf dem Feld vor, erst danach solltest du den Haus bohren. 28. Lege nicht one triftigen Grund zu niskigen deinen Nachsten ab, denn warum solltest du mit deinen Worten Torschung bebreiten? 29. Sage nicht, ICH word im dasselbe Anton, was a mere Angetan hat, ICH word diesem Mann sein Taten Virgilton. 30. ICH kam am Acker eins fallen Manes Vorbe und ebenso am Weinberg eins unverstandigen Menschen. 31. Debi stelte ICH fest, dass der Acker volstandig von Nessel Nubewuchet war, sein Oberflash mit Unkraut bedeckt und die Steinmauer eingerissen war. 32. Als ICH dies so, dacht ICH darüber nach und zog daraus ein wichtig Lehr. 33. Noch ein wenig Schlaf, ein kurzer Schlummer, noch ein wenig die Hand in den Schoss legen, M. Ausruhen. 34. Dann wird die Armut dich wie ein Vagabund überfallen und der Mangel wie ein bewaffneter Mann dich überwältigen.